Ykramul fuhr blitzschnell herum und ihr Anblick war entsetzlich. Sie war jetzt nur noch ein riesenhaftes, stahlblaues Gesicht mit einem einzigen Auge, das mit einer senkrechten Pupille voll unvorstellbarer Bosheit auf Atrio starrte. Bastian stieß einen leisen Schreckenslaut aus. Ein Schreckensschrei hallte durch die Schlucht und wurde als Echo hin und her geworfen. Ykramul drehte ihr Auge nach links und rechts, um zu sehen, ob da noch ein anderer Ankömmling war, denn der Junge, der wie gelähmt vor ihr stand, konnte es nicht gewesen sein. Aber da war niemand. »Sollte es am Ende mein Schrei gewesen sein, den sie gehört hat?« dachte Bastian zutiefst beunruhigt. »Aber das ist doch überhaupt nicht möglich.« Und nun hörte Atreo Ykramuls Stimme. »Ein Zweibein! Nach so langer, langer Zeit des Hungers gleich zwei Leckerbissen! Was für ein Glückstag für Ykramul!« Atreo musste alle Kraft zusammennehmen. Er hielt den Glanz vor das einzige Auge des Ungeheuers und fragte, »Ich bin Atreo, und ich stehe im Auftrag der kindlichen Kaiserin.« »Du kommst ungelegen«, antwortete das zornige Surren. »Was willst du von Ykramul? Sie ist sehr beschäftigt, wie du siehst.« »Ich will diesen Glücksdrachen, gebt ihn mir.« »Wozu brauchst du ihn, Atreo Zweibein?« »Ich habe in den Sümpfen der Traurigkeit mein Pferd verloren. Ich muss zum südlichen Orakel, denn nur die Uyulala kann mir sagen, wer der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben kann. Bekommt sie den nicht, muss sie sterben und ganz Phantasien mit ihr, auch ihr, Ykramul, die man die Viele nennt.« »Ah, ist das der Grund für diese Stellen, wo nichts mehr ist?« »Ja«, entgegnete Atreo. »Ihr wisst es also auch, Ykramul. Doch das südliche Orakel liegt zu weit entfernt, als dass ich es innerhalb der Zeit, die mein Leben dauern mag, erreichen könnte. Darum fordere ich diesen Glücksdrachen von euch. Wenn er mich durch die Luft trägt, kann ich das Ziel vielleicht noch erreichen.« Aus dem wirbelnden Schwarm, der das Gesicht bildete, war etwas zu hören, was ein vielstimmiges Kichern sein konnte. »Du irrst dich, Atreo Zweibein. Wir wissen nichts vom südlichen Orakel und nichts von Uyulala, aber wir wissen, dass der Drache dich nicht mehr tragen kann. Ykramuls Gift ist im Körper des Drachen. Ihm bleibt höchstens noch ein Stündchen zu leben.«